Man sieht diese kleine weiße Lichtgestalt, die sich dem Rednerpult nähert, und dann hört man ganz deutlich irgendwo einen Furz. 1, 2, 3, 4, 5. Niemandsland. Kontrabanda FM 91,4. In Barcelona. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Podcast www.niemandsland.kontrabanda.org. Niemandsland. Niemandsland. Niemandsland. Sexy macht das. Morgen, ein neues Niemandsland beginnt. Herzlich willkommen. Am T-Shirt setzt und die 10 Gebote an Freud, Adorno und Rock statt Tod, an die großen Helden, auf die wir warten. Wolfgang Hartmann und die Illuminaten, an den Satz an der Wand, den Spatz in der Hand, an Einigkeit und Recht und Freiheit, an Petting statt Pershing, Brot statt Böller, an die himmlische Liebe und Rudi Völler und nichts. Kopfschmerztabletten und Hoffnung als Mittel, an die Männer im Weiß, in den komischen Kitteln, tut uns leid, zu traurig, vielleicht 100 Tage, an die beste Antwort auf die letzte Frage, und nichts. Auf jedem Begräbnis gibt es einen guten Lacher, egal ob du taub wirst oder erblindest, du weißt, wo du es findest, bevor du verschwindest. An den Wohlstandszynismus von Rockbeamten, das Ende der Trauer, wie wir sie kannten, bewaffnet mit nichts als Trost und Ahnung, unser Lebenslauf als die letzte Warnung, ein Ruck durch die Massen, ein Ruck durch die Klassen, zwischen Uhrenvergleich und nicht zu fassen. Freunde nennen mich Austin Powers, okay, a rush in the land is macht. Auf jedem Begräbnis gibt es einen guten Lacher, mindestens ganz egal, ob du taub wirst oder erblindest, du weißt, wo du es findest. Ganz egal, was du suchst und was du brauchst, Hauptsache du glaubst. Sinnlos vor. Ja, das Rebellieren ist halt schwieriger geworden. Früher brauchst du nur zu kiffen und lange Haare zu haben, und das Establishment war automatisch gegen dich. Was früher subversiv war, kannst du heute im Laden kaufen. Che Guevara-T-Shirts oder Anarcho-Sticker. Ja, genau, und deswegen gibt es überhaupt gar keine Jugendbewegung mehr. Weil alle haben das Gefühl, das war doch schon mal da. Das haben vor uns andere versucht, das hat nicht funktioniert, und warum soll es jetzt plötzlich bei uns klappen? Ja, aber weißt du, bei den ganzen Revolutionen, die es gegeben hat, Klar ist dann im Einzelnen, hat es vielleicht nicht funktioniert, aber das Wichtige ist doch, dass die besten Ideen überlebt haben. Und genauso ist das bei privaten Revolten auch. Das, was davon gut ist und das, was davon in dir überlebt, das macht dich stärker. Na, sag mal, was denkst du? Wie viele von den Leuten da unten denken eigentlich gerade über eine Revolte nach? Hm? Ich glaube im Moment nicht so viele. Viertel vor elf, da hängen alle vor der Glotze. Wahrscheinlich. Der Mitteleuropäer guckt durchschnittlich 4 Stunden Glotze am Tag. 4 Stunden. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für revolutionäre Gedanken. Wann weißt du, dass ich zu dem allen nicht dazugehöre? Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass ich nirgendwo etwas sehen kann, woran ich wirklich glaube. Hast du irgendeine Idee, was man dagegen tun kann? Komm mit.

Tja, alles ist möglich, alles ist erlaubt. Noch einmal herzlich willkommen. Alle die und alle diejenigen, die jetzt erst aus den Federn gekrochen kommen an diesem doch etwas regnerischen Samstagmorgen hier in der gräflichen Hauptstadt Kataloniens in Barcelona. Es sind ja gerade die Festas de la Merced, die berühmten Merced-Feste, und wir haben Besuch im Studio. Guten Morgen, ein junger Mann hier zu meiner Linken. Hallo, wie geht's? Hallo, danke, gut. Wie heißt du denn? Albert. Hallo Albert. Du hast ein besonderes Thema heute mitgebracht. Worüber wirst du sprechen, Albert? Ich glaube, ich werde Katalanisch sprechen. Sprich Katalanisch. Okay. Oder Spanisch. Augenblick, ich mach mal die Mikrofon. Spanisch besser? Bueno. Sprich Spanisch, dann sprechen wir alle Spanisch, dann ist das kohärenter. Okay, puedo hablar castellano. Pues adelante, Albert. Explícanos brevemente tu tema, luego vamos a presentar a los demás invitados y al... Okay. Vamos a profundizar. Perfecto. Pues nada, como estuve este verano en la Franja de Gaza y ahora Palestina está pidiendo en la ONU que se la reconozca, pues quizá vamos a hablar un poco de esto. Exacto. Muy bien. Dana, auch hier. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich bin einverstanden. Ich glaube, das ist ein aktuelles Thema. Das ist ein Kracher hier auf dem Niemandslandtisch. Und Nasila zu meiner Rechten. Guten Morgen. Hi. Du hast uns Hörnchen mitgebracht, Croissants. Ja. Danke, die werden wir gleich bei dem nächsten langen Stück, werden wir die verschmausen. Wie geht's dir? Gut, ja? Und dir? Danke. Hast du auch etwas vorbereitet für die Sendung heute? Ich habe was über Freundeskreis, ja, über die gut. Band. Ja. Aber ja, ich glaube, es wird mehr. Die wirst du nachher vorstellen, ne? Fantastisch. Ein bisschen Musik und ein paar Informationen zu diesem Thema. Am Ende applaudierten die meisten Delegierten. Mit einem staatsmännischen Auftritt warb Präsident Mahmoud Abbas vor der UNO für die Anerkennung eines Staates Palästina. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu konnte der Rede des Palästinensers, so der Spiegel auf seiner Homepage heute, dagegen außer Häme nicht viel entgegensetzen. Die großen Worte hatte er sich für ganz zum Schluss aufgehoben. Wir haben nur ein Ziel, zu sein, und wir werden sein. Mit dieser Prophezeiung läutete der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas das Ende eines 35 minütigen Auftritts ein, der wohl der Höhepunkt seiner politischen Karriere sein dürfte. Dann hielt er unter dem donnernden Applaus der Abgeordneten der UNO-Generalversammlung eine Kopie des zuvor von ihm eingereichten Antrags auf die Anerkennung Palästinas als Staat und als Mitglied des Völkerbundes hoch. Zitat: Ich hoffe, dass wir nicht allzu lange warten müssen, sagte Abbas. Es sei an der Zeit, dass das palästinensische Volk seine Freiheit und seine Unabhängigkeit erlange. Genug, genug, genug. Zuvor hatte Abbas davon gesprochen, dass der Moment der Wahrheit gekommen sei. Unser Volk möchte die Antwort der Welt hören. Mit diesem Gefühlsausbruch, so der Spiegel, beendete Abbas eine Rede, die im Ton nüchtern in der Sache deutlich war. In ruhigen Worten, ohne großes Theater, hatte Abbas den Repräsentanten der Welt in New York seine Sichtweise des Nahostkonflikts vorgetragen. Ausführlich beschrieb er das Leid und das Unrecht, das die Palästinenser durch die imperialistische israelische Besatzungspolitik, vor allem durch die Siedlungspolitik, erlebten. Er führte aus, wie die palästinensischen Hoffnungen auf einen Frieden ein ums andere Mal an der steinharten Ablehnung der Israelis zerschellt seien. Das ist die Lage. Sehr, sehr viel ist also nicht mehr rausgekommen. Mehr ein symbolischer Akt. Wie wird es nun weitergehen? Was denkt ihr? Bueno, esta es la cuestión, cómo seguirá la cosa. Por fin ha pasado, los palestinos han ido a la ONU, y si miramos brevemente los últimos, no años, sino decenas de años, ¿qué ha pasado, no? Estados Unidos siempre abogando por un acuerdo bilateral entre israelíes y palestinos, ¿no? Resultado, cero. Also, no una, sino varias veces ha pasado. Por ejemplo, estaban a punto de reanudar las negociaciones palestinos y israelíes, ya estaba todo acordado, casi ya estaba sentado en el avión el representante de Estados Unidos o algún secretario de Estado, y ¿qué pasa? Israel da permiso para construir más y nuevos asentamientos en Cisjordania, saboteando de esta manera cualquier intento de acuerdo entre las dos partes, ¿no? Y simultáneamente Estados Unidos ha bloqueado sistemáticamente cualquier intento de buscar una solución internacional. En los últimos 40 años, más de 30 veces, Estados Unidos ha ejercido su veto en el Consejo de Seguridad. Esta política de Estados Unidos, para decirlo así, demuestra claramente que no son el buenazo neutral que intenta arbitrar entre los dos bandos, sino Estados Unidos son el aliado y el amigo de uno de los dos bandos de Israel. Israel se ha aprovechado durante décadas de este apoyo incondicional para aumentar y extender cada vez más los asentamientos en Cisjordania y asfixiar a los palestinos. Lo mismo, por cierto, vale para la Unión Europea, aunque quizás de una manera más disimulada. Solo hay que recordar las tibias protestas de los gobiernos europeos cuando la Marina israelí paró la flotilla que intentó romper el bloqueo de Gaza el año pasado, y cuando mataron a 9 de los tripulantes de uno de los barcos. Y este año la flotilla ni salió, ¿no? Primero agentes del Mossad sabotearon algunos barcos que iban a participar, y luego la Unión Europea presionó al gobierno de Grecia para que no dejara salir a los barcos de los puertos griegos. Hasta hubo un atentado contra uno de los barcos. Sí, sí, sí. Sabotaje. Por todo esto yo entiendo perfectamente y me alegro que los palestinos ahora dicen basta, basta con esta tomadura de pelo, y que hayan dado este paso, que van por buen camino. Se puede deducir del nerviosismo que va en aumento en Estados Unidos, en Israel, desde luego, y también entre los mandamases de la Unión Europea. Yo A loud round of applause for Mahmoud Abbas is very highly Y el señor Obama ha dejado de caer la máscara, ¿no? En el año 2009, en El Cairo, poco después de empezar su mandato como presidente, dijo: la situación de los palestinos es intolerable, ¿no? En septiembre del 2010 dijo, también ante la ONU, con su sonrisa seductora, que estaba convencido de que de aquí un año podremos saludar aquí a los representantes de un nuevo país miembro, ¿no? ¿Y qué ha hecho en los últimos días? Intentó hacer desistir a Abbas de su petición por todos los medios, con un tono muy duro, durísimo y amenazante. Pues se ve que no funcionó, ¿no? Abbas no se ha retractado, entregó ayer su petición de que Palestina sea reconocido como miembro de pleno derecho de la ONU. Ahora, la pregunta, ¿cómo seguirá la cosa? Claro que ahora intentarán otras triquiñuelas, ¿no? Dilatar el asunto, invertir mucho tiempo, dinero, energías, para comprar el voto de algún país del Consejo de Seguridad, y ya veremos. De todas formas, la semana que viene, el lunes, empezará el debate. And has been a contentious issue also, as despite a lot of support for Mahmoud Abbas's Palestinian bid. Gut, das ist ein Resümee. So sieht's ungefähr aus. Así están las cosas en el mundo árabe. Creo que esta decisión, esta votación en la ONU, tiene que ver algo con la situación actual que viven los países árabes en este momento, las revueltas populares, las destituciones y las tentaciones de un neocolonialismo que está al acecho. En el caso de Libia, es tan obvio que aquí los anteriores poderes neoliberales o coloniales se han apoderado otra vez de este país. Pues Albert, explica un poco. Tú estuviste en la Franja de Gaza. Sí. ¿Cuándo estabas ahí? Este verano, en agosto, durante ¿y Ramadán. ¿Cuánto tiempo? Dentro de la franja solo pudimos estar 2 semanas al final, aunque la idea principal era estar 1 mes entero. Pero los egipcios, bajo su buena intención y bajo su pretendida simpatía hacia los palestinos, no confían exactamente de quien entra en la franja de Gaza, les gusta tener control sobre esto, y nos retrasaron un montón los permisos, aunque íbamos por un diario y en teoría deben dejar pasar a la prensa. Y así que al final nos lo dieron, pero solo pudimos estar 2 semanas. Pero fue suficiente para ver. Entrar por Egipto es la única manera de llegar a Gaza, no hay otra manera. Bueno, en principio se puede pasar a través de Israel. Entonces, si tú eres de una ONG que está acreditada en Israel, o de un periodista que estás acreditado en Israel, Israel también puede darte el permiso para entrar. En teoría. En teoría. Y hay periodistas que lo hacen. Mm. Los que trabajan en Cisjordania, que tienen el permiso de Israel, pueden entrar en Gaza. Mm. Y también hay ONGs, pues diversas, desde que construyen escuelas o que hacen diversas actividades. Y estos también pasan por el paso de Eretz, que está en Israel. Pero claro, no es fácil. Mm. No es fácil y... ¿Y tú también fuiste con alguna ONG? Sí, o sea, nosotros íbamos para el periódico La Directa, pero el proyecto que teníamos paralelamente era el de ayudar a... Bueno, se está intentando construir un proyecto de un barco de internacionales que viaje con los pescadores, porque la situación de los pescadores actualmente... Bueno, como todas las del bloqueo, igual que en la frontera por tierra, o aire, o mar, están completamente bloqueados, y a los pescadores, aunque en Oslo están permitidos para pescar 20 millas dentro del mar, Israel ha ido reduciendo esta distancia, y actualmente los pescadores solo pueden salir 3 millas náuticas. Han ido reduciendo esta zona de 20 millas deslibradamente. Siempre había alguna excusa. Primero fue, no me acuerdo ahora exactamente, pero primero eran 12 millas cuando pasó algo, luego fueron 6 con la segunda intifada y luego 3 cuando Hamas ganó las elecciones. Y los pescadores dicen que en 3 millas no se puede. No hay peces, supongo. No hay. Peces. Bueno, hay, pero muy pocos y muy pequeños. Algunas ostras. 10 centímetros, seguramente. Sí, y no solo eso, sino que la Marina israelí constantemente está atacando, esto sí, indiscriminadamente a los pescadores. Supongo que son sus prácticas para los nuevos... Recrutas. Exacto. Marineros. Practican así su... Bueno, si se licencian. ¿Tiro al blanco o a qué te refieres? ¿O les disparan o a qué te refieres? Hay varios niveles de ataque. El básico es acercarse al barco, independientemente de si está dentro o fuera de las 3 millas. Esto no... Esto da igual. O sea, yo creo que depende más de lo aburridos que estén los soldados israelíes. Se acercan al barco y entonces hay un nivel. Primero les dicen que se retiren. Los palestinos pues son bastante tozudos, así que intentan jugar con esto. Luego el barco muchas veces les rodea, intentando desestabilizar el barco e incluso hundirle. Depende del día les disparan, a veces al aire, a veces al agua, a veces dentro del barco. Hay casos donde la marina ha ido directamente a partir el barco en 2 y ha pasado por encima del barco palestinos y partiendo el barco. Y ahora no tengo cifras de los incidentes, pero son muchos y hay muchos heridos y... Bueno. La manera de hacerles la vida imposible, ¿no? Exacto. Para fastidiar, para entretenerse incluso. Sí, lo que un ex soldado israelí contaba era que no, que la intención de estas acciones no es tanto la acción en sí, sino demostrar constantemente quién tiene el control. ¿Quién es el amo? Exacto. Entonces a veces les dejan pescar incluso 4 o 5 millas y no pasa nada, y al día siguiente no pueden pescar ni en 2 millas. Es para crear una conciencia de inestabilidad constante. Y estar constantemente a merced de una fuerza que puede dar y quitar. Exacto. Como les dé la gana. Albert, diríamos vuestro trabajo en la Franja de Gaza fue el trabajo de periodistas, supongo. Sí, entonces, según combinábamos el periodismo, ajá, con intentar dar apoyo a esta organización, así que se llama Servicios Civiles de Paz, que empezó Vittorio Arrigoni, no sé si os suena, fue el italiano activista que fue trágicamente secuestrado y asesinado por un grupo salafista, que me parece que fue el primer internacional asesinado en Gaza por un grupo salafista. Había habido algún secuestro, pero no... Explica brevemente qué son los salafistas para que nuestros oyentes que no están familiarizados con la materia sepan de qué se trata. Salafismo, salafistas... Quizá alguien mucha lo gente sabe, no dice nada. Alguien lo sabe mejor que yo, quizás aquí. Hombre, son integristas islámicos que no se someten a la doctrina o la ideología, digamos, de Hamas. Hamas tiene el poder en Gaza, y sí que habíamos hablado de este asunto aquí también en Niemandsland. En abril, fue en el mes de abril, cuando lo mataron. Este grupo salafista había secuestrado a Vittorio Arrigoni, que, por lo que han dicho, era el extranjero más conocido en toda Gaza, ¿no? Muy popular entre la gente que había ido allí a Gaza después del último bombardeo masivo de Israel en la llamada acción Plomo Fundido. Después se fue a Gaza él, ¿no? Y italiano. Y ayudó a la gente, a los pescadores sobre todo, también poniendo en marcha este proyecto de este barco que tenía que proteger a los pescadores. Entonces este grupo salafista lo secuestró, dando un ultimátum a Hamas de liberar algunos presos salafistas que tenía Hamas en la preso, un ultimátum de muy pocas horas, 24 horas quizás o 48, pero antes de terminar el ultimátum ya lo habían matado, ¿no? Y él en estos momentos, o poco antes de abril, ya se iba a Italia, tenía la idea de volver a Italia para volver después con la segunda flotilla a Gaza, que al final ni salió, ¿no? Mm-hmm. De este proyecto estamos hablando. Aquí vemos las imágenes. Justo ahora, esta madrugada, habían violentos disturbios en la Franja de Gaza. La policía israelita combatiendo aquí a los jóvenes que han saltado a la calle, frustrados a la expectativa y frustrados a la vez por lo de la ONU y lo que pasó en el pleno de la ONU. Albert, ¿cómo viven los palestinos en la Franja de Gaza? ¿Qué has observado en tu viaje? Bueno, la verdad es que fue, no sé, fue raro, ¿no? Quiero decir, hay cierta normalidad, por así decirlo. Quiero decir, alerta, ¿eh? No estoy diciendo que estén bien, ni mucho menos, pero sorprende cómo son capaces de no sé cómo decirlo, de llevar esto. De llevar una vida cotidiana, sí, normal. Exacto. Sí, sí. El caso más gráfico es... Cuando había amenazas de bombardeos israelíes, todo el mundo, después de un ataque dentro de Israel, todo el mundo sabía que ahora automáticamente iban a bombardear la Franja de Gaza. Y con toda la normalidad nos dijeron, bueno chicos, hoy van a bombardear, seguramente empezará entre las 12, las 12 y media, recordad abrir las ventanas para que no... Revienten. Sí, para que no se rompa con la presión, no durmáis muy cerca de las ventanas por el vidrio. Y esa normalidad es la que más choca, porque en un principio dirías, ah bueno, es normal, no están tan mal. Pero si lo piensas un momento, ¿qué implica que lleven una vida normal así? ¿Qué tipo de mentalidad, qué tipo de gente, no sé, cómo desarrollas tu procesamiento mental? No sé, es muy extraño. Pues no es fácil. Entonces, el contacto que tuvisteis con la población, ¿era a través de otras organizaciones o os habéis tomado ahí un hotel, una habitación de hotel, o cómo iba esto? Ah, no, bueno, esto... ¿Qué era vuestro contacto directo, diríamos? Hay, bueno, varias organizaciones. Uno es el ISM, que es el International Solidarity Movement, que había en este momento dos norteamericanos y un palestino. Pero la verdad es que, bueno, sí, llegamos a conocer a bastante gente. También cuando fuimos a pescar con los pescadores, no sé. En general son gente muy abierta y simpática, te explican, no sé. ¿Habéis hablado en inglés? Bueno, con algunos. Pero es verdad que en Gaza no se habla mucho inglés. Pero normalmente teníamos algún palestino que nos iba traduciendo. Sí, ajá, en algún momento, sí. Y lo más fuerte es lo del barco, quizá, cuando estamos pescando con los pescadores y efectivamente vemos a la marina que se dirige directamente hacia el barco y muy rápido, ¿no? Y los pescadores nos dijeron, poneros delante. Y nos pusimos delante. ¿Poneros delante quién? ¿Vosotros? Sí, los extranjeros. Los extranjeros. ¿Como escuros humanos o qué? Bueno, pues un poco. Y efectivamente, al llegar la marina y ver extranjeros y no tenernos fichados ni saber quiénes éramos, entonces estuvieron ahí y se dieron la vuelta sin hacer nada. Cautelosos. Exacto. Otro día volvieron a hacer lo mismo y este día no salimos tan rápido porque estamos como cubiertos. Ese día dispararon al aire y cuando salimos entonces se dan media vuelta. ¿Qué quiero decir? Que no es mentira lo que nos están contando los palestinos de su día a día y que la marina israelí no quiere que se sepa. Tenía miedo de que fuéramos periodistas de algún medio importante o algo. Es como el salvaje oeste de los cowboys. Solo que los palestinos colonos no tienen pistola, pero... Sí, sí, es brutal. Sí, más sí o menos. ¿Qué fue el momento? Entonces, este fue el momento más peligroso que viviste ahí, cuando os atacaron, diríamos, de forma retenida, pero nunca se sabe a dónde van, cuán sí, lejos van a llegar. Sí, supongo que nunca, ¿no? Que nunca sabes. Okay. Siendo un internacional, por esto no te sientes inseguro. Y en el piso donde dormíamos era un edificio oficialmente internacional, con lo cual sería improbable que bombardearan esto. Se comenta en la Franja de Gaza esta, diríamos, división de los palestinos entre los de Al-Fatah y Mahmoud Abbas y de los de la Hamas que gobierna la Franja, ¿no? Sí, claro, claro que se comenta. Porque es un pueblo dividido también, en dos fracciones, en dos mundos casi, ¿no? Yo diría que es más los políticos que están divididos. El sentimiento palestino está ahí de alguna manera. Y es posible que en Gaza haya más pro Hamas y en Cisjordania más pro Al-Fatah. Si te digo la verdad, tampoco comentamos mucho esto. Quiero decir, está claro que el enemigo es Israel. Porque se sabe que durante años tanto la CIA como Israel han suministrado armamento y medios de combate electrónico a Al-Fatah cuando Hamas ha saqueado una comisaría de la policía palestina. Han descubierto un montón de cajas sin abrir que venían directamente de Estados Unidos con unos equipos ultramodernos. Sí. No había oído este caso, pero me lo creo. Y de hecho Al-Fatah en Cisjordania juega bastante sucio, por así decirlo. Y E incluso Israel ha alabado muchas veces la labor de Al-Fatah en Cisjordania, lo que es sospechoso en cuanto a detener potenciales terroristas o cosas así. Lo que asombra a mucha gente también es, exigen mucho también los palestinos, justificadamente, de nosotros, de países occidentales, pero ¿por qué este hecho de que países tan potentes árabes como Saudi Arabia y estos que se hacen pasar por ultra árabes y arabistas no mueven ni un dedo para ayudar a este pueblo? Supongo porque son pobres y no son de su clase, ¿no? ¿O se comentan estas cosas también en el mundo árabe o en la franja? O sea, lo que deduzco es que al final el conflicto israelo-palestino lo aplica cada país en su política interior, como le vaya bien. Pero nadie tiene, digamos, en primer término a los palestinos, excepto ellos mismos, claro, y los activistas internacionales. En cuanto a esta división entre la clase política, Al-Fatah por un lado y Hamas por otro, un ejemplo ahora es esto, de precisamente la petición de Abbas en Nueva York, ¿no? Que él representa Al-Fatah, todo el mundo está a favor de presentar esta petición y jamás está en contra. En cambio, incluso la población de Gaza está a favor. Solo jamás, como grupo político, no le gusta que el Abbas haya ido aquí. Pero por lo que preguntó el Didi antes, si este era quizás el caso más peligroso cuando la marina israelí se acerca a los barcos de los pescadores, que me parece que tú fuiste o estuviste allí cuando hubo este incidente de cuando atacaron a una patrulla israelí en el sur de este Sinaí, cuando incluso mataron, no se sabe muy bien qué grupos de palestinos desde Egipto al ejército israelí. Entonces también hubo un bombardeo, ¿no? Como respuesta de Israel a Gaza, y en este momento estuviste tú allí también. ¿Cómo has vivido esto? Pues como os decía antes, lo extraño fue esto de que como ellos lo viven con total normalidad dentro de lo que cabe, te transmiten esta, digamos, tranquilidad y no... Pero ¿visteis caer las bombas? Sí, claro, sí, sí. ¿Y a qué distancia estabais? Depende. O sea, nosotros estábamos en Gaza ciudad y entonces bombardean toda la franja y pues las que cayeron en Gaza ciudad se ven claramente, y bueno, algunas más lejos, otras a, no sé, a 500 metros o... ¿Y cuando paró fuiste a ver dónde cayeron las bombas? El Movimiento Solidaridad Internacional hace unos informes sobre las consecuencias de los atentados, que los podéis comprobar en su web, y efectivamente fuimos, por ejemplo, a una de las casas. Había en un barrio pobre de las afueras de ciudad, Gaza ciudad, habían destruido tres casas completamente por un misil de un F-16, y fuimos ahí a hablar con la gente, y bueno, los del ISM están bastante acostumbrados, nosotros era nuestra primera vez, no queríamos, no sé, nos daba un poco de respeto primero ir ahí y curiosear, ¿no? Hacer fotos como si fuera esto un espectáculo, y que no se lo tomaran bien. Al contrario, están tan acostumbrados, incluso los vecinos que perdieron su casa, que nos recibieron con mucha cordialidad, como si las casas aún estuvieran ahí. Nos pasearon por las casas, los escombros, digamos. Mira, aquí había el comedor, aquí había el baño, aquí no sé qué. No quedaba nada de las tres casas. En ese ataque 15 personas fueron heridas y murió una niña de 13 años. Y la excusa que tiene Israel de ese ataque es que al lado de las casas había un almacén, teóricamente donde jamás o alguien guarda armas, No lo sé, es posible, pero esto nunca puede justificar... Así que no dieron a este almacén sospechoso, sino no, del a las casas de al lado. Oh, no, no, el almacén ya no quedaba nada, o sea, desde luego le dieron. Y los otros eran daños colaterales. Ah, así lo llaman, sí. Pero bueno, lo jodido es esto, y los niños ahí enseñándote, mira, y esto es un trozo del misil, y esto es un trozo de no sé qué, y esta era mi habitación, y... Y te lo enseñan como si fuera un juguete. De... Sí, como los niños de aquí enseñan otras cosas, ahí enseñan esto. Otra cosa más, que por lo que explicaste antes, también has estado en Cisjordania, pero no este año, sino sí, en otra ocasión. El año pasado. Y de ahí, o si comparas la vida cotidiana de la gente en Gaza y en Cisjordania, que este tipo de provocaciones de parte del ejército israelí, por ejemplo, también se dan en Cisjordania, y la gente cómo lo vive. Tampoco me atrevo a decir mucho porque yo solo he estado 2 semanas en cada lado, así que quizá lo que diga, pero lo que sí puedo decir es que es lo mismo pero diferente. Quiero decir, en Gaza, como ahora mismo no hay ejército ocupante dentro de la franja, pero los notas pues desde el aire o desde el mar o desde detrás de la frontera, y en Cisjordania te los encuentras cada día, solo para ir al pueblo de al lado ya hay un checkpoint, o entonces percibes la violencia de otro modo, pero es lo mismo. Y cuando también hacen diferentes incursiones en Cisjordania... Quiero decir, no sé, no me atrevería a decir que algo es mejor o peor, pero to the streets of New York and Washington DC. Pues mientras estamos hablando y comentando con Albert sus vivencias en la Franja de Gaza, en Palestina, he buscado en YouTube con la otra mano un par de vídeos de ataques de Israel a la Franja de Gaza, y lo que me llama la atención es que en todos los ataques hay imágenes, pero han silenciado de alguna forma el audio, entonces solo se ve imágenes y no se oye nada. Es curioso, y no sé si tiene que ver con nuestro ordenador o si es algún virus que han introducido en YouTube. Si alguien quiere ver un documental sobre la Franja de Gaza, recomiendo mucho uno grabado por Alberto Arce durante la operación Plomo Fundido, que se llama Disparar a un elefante, To Shoot an Elephant, y ahí se ve, se oye, y uno se puede hacer más o menos una idea de lo que es. Vale, lo vamos a buscar. Pues Albert, explica un poco más. Entonces, 2 semanas en la Franja de Gaza, habéis salido con los pescadores, habéis... sufrido los disparos de las patrullas, de las lanchas patrullas de las fuerzas navales israelitas, y qué más, que también te ha dado, diríamos, optimismo, buen feeling con la gente. Y sí, en Asila, una pregunta. Sí, habla. Ah, habla. Vale, yo no me oigo. Habla. Quería preguntarte, también estaba ahora él preguntando de cómo te has sentido con la gente y todo esto. Yo ¿cómo está la sociedad estructurada? No sé qué función tiene la mujer en esta sociedad. ¿Se necesita la mujer porque hace falta? ¿O qué función tienen los hombres y los niños? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se apoyan los vecinos? Por ejemplo, estas 3 familias que han perdido su casa, ¿dónde van a vivir? ¿Cómo están organizándose? ¿Y cómo...? Sí, ¿cómo...? Vale. A ver, es una pregunta complicada y otra vez no soy para nada un experto en el mundo árabe ni palestino, pero desde luego hay una... Es diferente que aquí, en tanto que el sentimiento familiar o de hermandad colectiva ahí es muy fuerte. Entonces, seguro que estas 3 familias tienen hermanos o amigos que les acojan, al menos durante un tiempo, mientras puedan encontrar otro lugar. Y es diferente que aquí un poco. O sea, ahí creo que no... que van a encontrar algo seguro. Y en cuanto a lo de la mujer, lo siento, pero es que no lo sé, porque ni me atrevo a decir nada. Pero No sé, está claro que tienen roles diferentes, pero... Claro, pero ¿viste mujeres en la calle trabajando, arreglando cosas o...? A ver... ¿Estaban presentes en la sociedad? Hay... Sí, había mujeres trabajando. O en el barco, por ejemplo. ¿Han vale. salido mujeres con los pescadores? O... No, hay una pescadora en, dentro de los pescadores. Toda la franja y es famosa. Perdón. Es famosa por esto, sí. Ah, una. Y, o sea, vale, está claro que no... Si la pregunta es esta, no es igualitario, digamos. El rol que juegan es diferente. Digamos que es verdad que están más en casa. Bueno, están oprimidas, vamos. Esto hay que admitir. Por mucha simpatía que tenemos para la causa palestina, las mujeres tienen el papel en el mundo árabe como seres inferiores que están recluidas y tienen asignadas su rinconcito en la casa y en las tareas domésticas sí. y en parir los niños y en la educación, ¿no? Hay que decirlo. Es posible. Aunque porque, si hablas con ellas, te dirán que no. Sí, habla con la que lleva el jihad en París y ella dice, es mi libertad, soy una mujer libre, ¿no? Vale. Bueno, son no, muy pero, listos. Pero yo preguntaba porque yo lo sé que en los países árabes hay diferencias entre, no hay igualdades entre hombres y mujeres. Mis padres son de Irán, es un país... Ya, cerca de los países árabes. Pero yo lo que pensaba yo es que quizás por las circunstancias que existen y por las necesidades que quizás entonces han incluido un poco la mujer para que se estabilice la situación. Pero vale. Ay, no, está bien. Si lo pienso bien, hay digamos de todo. Y sobre todo las jóvenes crecen, digamos, sí. O sea, hay, es verdad que hay una brecha ahí, sí. Podría ser así en el futuro que esto ayuda para la emancipación de la mujer. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, la lucha en Argelia contra los franceses, ¿no? Aquí las mujeres se han involucrado cada vez más en esta lucha contra el ejército francés y era la causa de que luego la mujer en Argelia tenía un estatus más avanzado de todos los países árabes, ¿no? Uh-huh. Podría repetirse algo uh-huh. parecido. Pero todas son, o eran sociedades abiertas, diríamos, de alguna forma al mundo occidental, mientras nada más que se cierren al mundo occidental, ya vuelven los vampiros clericales con sus reglas férreas, misóginas, sí. para encerrar a las mujeres. Lo vemos ahora mismo en Afganistán, con la debilidad de las fuerzas de ocupación, por muy uriados que están, surge lo otro otra vez, uh-huh. surgen las fuerzas medievales que encierran a las mujeres. Y es una lástima que sea así, y en Libia también hemos notado ya ciertas tendencias de que ahora los islamistas han, diríamos, proclamado una especie de, ni siquiera es una república, un estado islamista con la ley de la Sharia. Uh-huh. Y esto me parece un paso atrás en la historia, y esto no me parece una buena evolución. Uh-huh. Ahí, claro, con la ayuda de la OTAN. ¿Qué va a ser de Palestina? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo va a ser el futuro de ellos? ¿Tiene mucha fe? Es una pregunta que no, esta sí que no me atrevo a responderla, porque no. todos los que hacen... Según ellos. No, según sí. ellos. Sí. Lo que pues supongo comentado. Que es que no está, no sé, tampoco tiene mucho sentido hablar de los palestinos como si fueran un grupo homogéneo. Gente que tú conociste ahí. Sí, si pienso en, bueno, digamos que lo que hay seguro es que no, lo que es seguro, y es, en eso sí están todos de acuerdo, es que no se van a rendir. Entonces unos te ponen la frontera más aquí, más allá, pero lo que todos tienen seguro es que no, que van a seguir luchando hacia un mismo camino, y esto sí que te lo transmiten, y que da igual si ellos no lo ven, quizás sean sus hijos o sus nietos, pero habrá Palestina, de esto están todos convencidos. Con nosotros, aquí en el estudio, en Contrabanda FM, el programa Niemandsland, Albert, un joven que ha visitado, no hace mucho, hace poco, la Franja de Gaza para ver desde muy cerca cómo funcionan ahí las cosas, la vida política y la vida cotidiana de la gente bajo la ocupación israelita. Trotz der gelungenen Rede von Abbas wird die Sache der Palästinenser nicht unmittelbar weitergehen. Es scheint beschlossen, dass der Sicherheitsrat, der über den Mitgliedsantrag zu entscheiden hat, die Abstimmung dazu auf Monate, wenn nicht Jahre, vertagen wird. Como ya hemos dicho, es ya una cosa decidida que el Consejo de Seguridad de la ONU va a alargar la cosa durante meses, años o hasta el día del nunca más. In den vergangenen Tagen war durchgesickert, dass dies sogar mit palästinensischer Zustimmung geschehen könnte. Dicen que también hay voces que dicen que esto incluso va a ser con el implícito consentimiento de una gran parte de la delegación de Palestina. Man werde dem Sicherheitsrat Zeit lassen, sich mit dem von den USA und Israel abgelehnten Begehren zu befassen. Das sagt ein Vertreter der Fatah-Partei von Präsident Abbas am letzten Mittwoch in New York. La pregunta también es, la última pregunta para ese debate, ¿qué clase, qué tipo de Estado quieren los palestinos en este contexto? ¿Quieren un Estado único? ¿Quieren un Estado que acepte Israel? ¿En qué fronteras? ¿Qué modelo de Estado quieren, definiéndose implacablemente contra o con o a pesar de Israel? Otra vez, digamos que hay para todos los colores y suelen ser, digamos que Fatah reconoce la solución de los dos estados, Hamas no. Luego hay el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que quiere una Palestina de un toque más izquierdista, marxista, digamos más liberal, por así decirlo. No sé, llega un momento que esto hay que pensarlo después, quizá, ¿no? Quiero decir, primero hay que conseguir el Estado y luego pues ya tendrán su tiempo y sus discusiones. ¿Habéis visto la película El viento que sacude la cebada de Ken Loach sobre la lucha por la independencia de Irlanda? No, me parece que no. Pues a veces pienso en esta película cuando pienso en los estados que proclaman su independencia de alguna fuerza de ocupación. Vale. Espérame. Ya digas. No, que no la conozco la película. Pues es una película que muestra que la IRA auténtica izquierdista luego está suprimida por la derecha, por la clase, diríamos, burguesa irlandesa que toma el poder nada más independizarse de Gran Bretaña. Y se ve que los combatientes de antaño ahora vuelven los fusiles los unos contra los otros y gana la clase burguesa con el implícito apoyo de la anterior fuerza colonial. Son historias de la historia. Lo que dijiste en cuanto a Palestina, la ANP, al-Fatah, Abbas, cuando reclama Estado palestino, por un lado reconoce el derecho del Estado de Israel de existir. En cuanto a un Estado palestino, está pensando en Cisjordania y en Gaza y en el este de Jerusalén, ¿no? Y el problema está en que sobre todo en la falta de voluntad de Israel de dar ningún paso en esta dirección. Y también, si te miras el mapa de Cisjordania, que parece un queso de Gruyère, ¿no? Los asentamientos como están colocados aquí en Cisjordania. Y entonces, como sigue la cosa, nadie lo sabe, nadie lo sabe. La postura de Estados Unidos sigue siendo la misma y puede ser incluso peor si ganan las próximas elecciones los republicanos. Aquí la Sarah Palin, la mujer idiota esta de Tea Party de los republicanos, dijo que ha sido culpa de Obama de dejar entrar a Abbas a Estados Unidos, ¿no? Una prueba más que desconoce totalmente la realidad legal internacional, ¿no? Es imposible, ¿no? Pero lo dice así, ¿no? Y el mismísimo Obama, después de su discurso hace unos días, está clarísimo que Estados Unidos, como tarde, a partir de ahora, ya no tiene ninguna credibilidad internacional respecto a Palestina y puede olvidarse de su papel de mediador, ¿no? Exacto. Y Netanyahu, y aquí sí que, quizás sí que tiene razón, ha dicho que una resolución más de la ONU no cambia nada por sí solo, ¿no? Pero veremos qué pasa ahora. Y ya ha habido las, como has dicho antes, Teddy, ¿no? Las primeras reacciones y manifestaciones. Ayer mismo murió ya un palestino más cuando hubo enfrentamientos entre colonos y palestinos y el ejército israelí volvió a disparar en Nablus, me parece, ¿no? Mira, lo bueno de la resolución, independientemente del resultado, es que Estados Unidos ahora queda claro dónde está. Obama ha dejado de ser el negro que era. El buenazo negro, sí. Y eso obliga a la región a una reestructuración de fuerzas. Y no podía venir en mejor momento esta resolución porque Turquía está ansiosa de ser esta nueva, bueno, de ser un poco el líder, ¿no?, de la región y de las revoluciones árabes, y esto le obliga a estar al lado de los palestinos. Egipto no puede soportar más ya el colaboracionismo con Israel, porque el pueblo poco a poco aprende a exigir sus demandas, y esto va a ir en aumento. Entonces, lo que era insoportable era las últimas décadas donde no pasaba nada, Israel podía hacer lo que le diera la gana. Pues bien, Albert, muchísimas gracias por tu testimonio. ¿Vas a volver a la Franja de Gaza? Seguramente, sí. ¿Sí? No sé cuándo ni cómo, yeah, pero... Y solo para despedirme, gracias también a vosotros y a los oyentes. Me gustaría decirles que si hay alguien que se ha quedado con ganas de saber o que incluso se le pasa por la cabeza ir ahí o al menos preguntar si qué pasaría, si puede ir, que se ponga en contacto conmigo a través de vosotros y le puedo explicar más tranquilamente. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Muchas gracias, Albert. Vielen Dank, Albert. Dinos brevemente dónde vives y qué haces para que nuestros oyentes tengan alguna idea con quién estamos hablando. Vale. Es un joven que veo aquí, Albert, unos 24 años, jovencísimo. ¿Dónde vives y qué haces, Albert? ¿A qué te dedicas? Ahora vivo en Barcelona y estoy estudiando. Terminé antes mi carrera de periodismo en la Autónoma y ahora he empezado en la SCAC, la Escuela de Cine de Cataluña. Y estoy aquí en mi segundo año esperando que mis películas en el futuro sirvan para explicar un poco estas cosas. ¿Y has filmado también en la Franja de Gaza? Sí, hicimos un corto que aún no está montado, pero vale, que en breves lo estará. Cuando esté, cuélgalo en la red y perfecto, vamos a informar a nuestros oyentes. Gracias. Sobre la dirección. Perfecto. ¿También hablas alemán? ¿Du sprichst auch sehr gut Deutsch, Albert? Ein bisschen, nicht viel. Ein bisschen. Aber soweit ich weiß, ist dein Vater Deutscher. Ja, er ist Deutscher. Und hat er dir nicht die Sprache perfekt beigebracht, weil du sagst ein bisschen? Das habe ich nie verstanden. Er war auch wie sagt man das? Lehrer. Er war doch Lehrer. Deutscher, ja. Lehrer. Und? Aber ja, auch so. Er sagt, wir zahlen ihm nicht, so wir können kein Deutsch. Geizkragen. Die Kinder sollen zahlen für dich. Gut, Albert, alles Gute. Und ja, du kannst natürlich noch gerne hier im Studio bleiben. Wir danke, werden jetzt ein danke bisschen Musik hören. Und danach werden wir einen kleinen Nachrichtenblock bringen. Vielen Dank, Albert. Tschüss. Ja, ciao. Für alle diejenigen, die sich mit dem Islam als nicht repressive Ideologie auseinandersetzen wollen, all denen, die die menschliche, schöne, poetische Seite dieser Religion kennenlernen wollen, all denen empfehle ich den Film Bab Aziz. Schaut euch den Film Bab Aziz an und ihr werdet eine ganz andere Idee bekommen von dem, was Menschenfreundlichkeit, Toleranz, Offenheit, Gastfreundschaft und Poesie ist, die auch im großen Maße in der islamischen Welt herrscht und vielleicht sogar an vielen Stellen vorherrscht. Meine Seele nicht. Alex Brennemühle, ich grüße die ganzen Hörer von Niemandsland. Hola, sóc l'Alex Brennemühle. Recorda tots els oients de Niemandsland. Petons. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 24. September 2011. Die vermischten Katastrophen und kontrollierten und kommentierten Nachrichten. Kontrolliert natürlich nur hier auf dem Papier, wir kontrollieren hier natürlich nichts. Die erste Meldung kommt aus Griechenland. Da sieht es gar nicht gut aus. Ein Job beim Staat war in Griechenland wie ein Sechser im Lotto, bloß nicht so selten. Vetternwirtschaft und teure Wahlversprechen haben die Verwaltung aufgebläht. Jetzt steht eine Radikalkur bevor. Doch der Sturz der Beamten könnte alle anderen mit in den Abgrund reißen. Das sagt der Spiegel auf seiner Homepage am heutigen Samstag zum Thema Griechenland. Klingt natürlich ein bisschen gehässig, dieses Vetternwirtschaft. Klar, gibt's hier nicht. Kommen wir gar nicht drauf. Aufgeblähter Staatsapparat, muss man natürlich sagen, wenn man ihn abbauen will. Das ist die, vielleicht sogar die Ideologie der Rechten, weil Staatsapparat heißt auch Schulen, Krankenhäuser, Verwaltung. Und wenn man da immer von aufgebläht spricht, klingt das an sich schon mal gefährlich, negativ, wie ein Furz, den man kürzen muss. Apropos Furz, wer hat das nicht gehört? Den Furz bei der Papstrede. Der wurde im Internet sehr heftig kommentiert. Es gibt im Internet ein Video auf YouTube, da wird die Papstrede geschildert. Ich gucke jetzt gleich mal, ob ich sie finde. Und da sind viele Hörer, die diskutieren, dass in der Minute 1:31 ganz deutlich ein Furzgeräusch zu hören ist, während der Papst sich dem Rednerpult nähert. Man sieht diese kleine weiße Lichtgestalt, die sich dem Rednerpult nähert, und dann hört man ganz deutlich irgendwo einen Furz. Zum Thema Papstbesuch gab es natürlich auch jede Menge Proteste. Ratzinger ist ein Kinderschänder-Schützer, stand auf einem Transparent. Vor der Messe auf dem Domplatz in Erfurt demonstrierten Kritiker gegen den Papst. Benedikts geheimes Treffen mit Missbrauchopfern ist für sie bedeutungslos. 4 Uhr morgens in Erfurt, Justina und Camilla stöckeln in der Finsternis über das holprige Kopfsteinpflaster. Sie wollen ganz vorne stehen, wenn Papst Benedikt auf dem Domplatz die heilige Messe zelebriert. Sie sind am Abend zuvor in Dresden gestartet. Beide tragen ein Kreuz um den Hals. Justina ein silbernes, kleines, Camilla eines aus bunten Strasssteinchen. Sie sind nicht die Ersten. Längst wächst die Menschentraube stetig an. Die Ordner, die seit 22 Uhr am Abend zuvor Posten bezogen haben, öffnen gegen 4.45 Uhr die Absperrungen. Kurz nach 7 Uhr werden die meisten Eingänge wieder geschlossen. Unter den Wartenden dominiert ein Thema. Der Papst hat am Abend zuvor Menschen getroffen, die von Priestern und kirchlichen Mitarbeitern sexuell missbraucht wurden, und Helfer, die diese Opfer betreuen. Er ist eben doch ein Aufklärer, der Heilige Vater, und kein Vertuscher, so meint der Spiegel. Bewegt und erschüttert von der Not der Missbrauchsopfer hat der Heilige Vater sein tiefes Mitgefühl und Bedauern bekundet für alles, was ihnen und ihren Familien angetan wurde, so heißt es in einer Stellungnahme des Vatikans. Wir haben das hier im Niemandsland sehr oft geschildert, auch mit Zahlen und Fakten belegt, das ganze letzte Jahr über, und auch in diesem Jahr haben wir immer wieder über die Missbrauchpolitik, so könnte man das schon nennen, der katholischen Kirche gesprochen. Wir haben das angeprangert und jetzt kommt die Entschuldigung spät und vielleicht sogar schlecht und eben auch auf eine Art dreist, weil was heißt das denn? Er habe den Betroffenen versichert, dass die Verantwortlichen in der Kirche an der Aufarbeitung aller Missbrauchsdelikte gelegen ist und sie darum bemüht sind, wirksame Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Haha, nichts ist passiert. Sie verstecken immer noch die Akten, die Protokolle. Die Namen der Priester werden zum Teil sogar noch geheim gehalten. Die Priester wurden nicht etwa bestraft, entlassen oder ins Gefängnis gesteckt, sondern sie wurden einfach in den meisten Fällen versetzt in eine andere Diözese, ohne die Eltern und die Bevölkerung zu warnen vor diesen sexualverbrecherischen Zeitbomben, die da tickten und dann wieder auf neue Kinder losgelassen wurden. Darf ich kurz was dazu sagen? Also das war als Kommentar gemeint, der ist mir nicht so einfach rausgerutscht. Das sollte ein Furz sein, ein Mundfurz. Gut, Mundfurz-Kommentar von Werner, vielen Dank. Eine symbolische Geste des Papstes, mit der zu rechnen war, auch wenn sie nicht auf dem offiziellen Programm seiner Deutschlandreise stand, meint der Spiegel hierzu. Dass die Begegnung allerdings nach der Marianischen Vesper in Etzelsbach mit etwa 90.000 Pilgern und zu solch vorgerückter Stunde stattfinden würde, damit hatte niemand gerechnet. Benedikt der 16. empfing die 5 Opfer und ihre Helfer im Erfurter Priesterseminar, in dem er übernachtete. Wenige Minuten zuvor hatte sich ein Demonstrationszug aufgelöst. Mehr als 500 Kritiker waren durch die Straßen Erfurts marschiert, um gegen den Papst und seine Visite in Deutschland zu protestieren. Ihr Hauptanklagepunkt war eben jener jahrzehntelange Missbrauch von Kindern in kirchlichen und anderen Einrichtungen. Ein Skandal, den die Bistümer seither versuchen aufzuarbeiten, heißt es hier. Aber wir wissen, sie versuchen, diesen Skandal zu verkleinern, zu vertuschen, herunterzuspielen und zunichte zu machen. Josef Ratzinger ist ein Kinderschänder-Schützer. Ein Kinderschänder-Schützer stand auf einem Transparent. Wo bleibt die lückenlose Aufklärung? Auf einem anderen. Mehrere Redner forderten eine angemessene finanzielle Entschädigung für die Opfer. Da wird also dann in Zukunft auch um Geld gefeilscht werden. Nach dem Treffen mit dem Kirchenoberhaupt würden sich eine Handvoll misshandelter Personen für eine Weile besser fühlen, sagte Emanuel Henkens von der internationalen Opferorganisation SNAP. Das sind die Survivors Network of Those Abuses by Priests. Das ist das Netzwerk der Überlebenden des Missbrauchs durch Priester. Das klingt natürlich hart. Netzwerk der Überlebenden des Missbrauchs. Wir wissen natürlich nicht, wie viele Menschen, Jugendliche, sich das Leben genommen haben, Selbstmord begangen haben, aufgrund dieser Missbrauchsangriffe der katholischen Priester auf ihre Gesundheit, auf ihren Körper, auf ihr Leben. Aber das Treffen mit dem Papst wird nichts daran ändern, dass Priester endlich aufhören, Kinder zu belästigen oder Bischöfe davon abhalten, Verbrechen zu vertuschen. Das Treffen sei eine doch letztlich bedeutungslose Geste eines Mannes, der sehr leicht Kinder schützen könnte, aber sich weigert, dies zu tun. SNAP, also die Organisation, die den Kindesmissbrauch anprangert, haben sich nach eigenen Angaben 12.000 Missbrauchsopfer angeschlossen. Das muss man sich einmal überlegen, meine Damen und Herren. 12.000 Missbrauchsopfer allein, die sich trauen, überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir sprechen hier nicht von den Dunkelziffern, die wir hier nicht vorliegen haben. Die Kirche werde an ihrem Schweigen scheitern, prophezeit André, einer der Demonstranten. Diese verlogene Doppelmoral und diese elende Scheinheiligkeit werden sie ausrotten. Das sind doch keine Einzeltäter, sondern Mitglieder eines geschlossenen Systems. Die verstaubte Sexualmoral habe zudem Steinzeitcharakter. Damit könne man doch keine Jugend begeistern und erst recht keine neuen jungen Priester akquirieren. Deutliche Worte von ehemaligen Missbrauchsopfern an der heuchlerischen Politik der katholischen Kirche im Umgang mit diesem Verbrechen. Der sexuelle Missbrauch war nur einer von vielen Kritikpunkten. Die Heidenspaß statt Höllenangst, ein Bündnis aus mehreren Organisationen, dem Papst und der katholischen Kirche vorwarf. Außerdem auf der Agenda Diskriminierung und Verfolgung von Homosexuellen und die Ungleichbehandlung von Frauen. Soeben in Palästina diskutiert, in unserer Diskussion mit dem jungen Albert, der zu Besuch war, die gleiche Diskriminierung von Frauen gibt es auch in der katholischen Kirche. Die haben da nichts zu sagen, die dürfen draußen bleiben. Der weltgrößte Männerbund propagiere ein patriarchalisches und sexistisches Familienkonzept, das Frauen auf willige Gebärmaschinen reduziere, riefen wütende Demonstranten heiser in die Mikrofone. Annette, ihr T-Shirt mit papstfeindlichen Baronen verziert, einen Strauß Kondome in der Hand, echauffiert sich, Zitat. Wie diese Katholiken uns in der Welt sehen, wie sie über uns, uneheliche Kinder und Homosexuelle, reden, das kann man denen doch nicht durchgehen lassen. Unter den Protestierenden waren auch Mitarbeiter der Linksfraktion im thüringischen Landtag sowie Thüringens DGB-Chefin Renate Licht. Die enge Bindung zur umstrittenen Pius-Bruderschaft und die Aufhebung der Exkommunizierung einiger Bischöfe, denen Antisemitismus und Leugnen des Holocaust vorgeworfen werde, wurde ebenfalls angeprangert. Quo vadis, Benedikt, rief eine Demonstrantin in die Menge und schob die Antwort prompt hinterher. Er biegt in einer scharfen Kurve nach rechts ab, direkt zurück in die Vergangenheit und in den braunen Sumpf. Und verleihen Sie die Suite Ihrer Majestät. Ich sitze dort auf dem Bett. Noch zu vermelden gibt es auch einen Zwischenfall. In Erfurt ist es am Rande der Papstmesse zu einem Zwischenfall gekommen. Offenbar hat ein Mann mit einem Luftgewehr mehrere Schüsse abgegeben. Polizeiangaben zufolge wurde er festgenommen. Der Sender MDR berichtet von einem verletzten Security-Mitarbeiter. Die heißen in Deutschland Security. German Security-Mitarbeiter in Erfurt verletzt. An einer Sicherheitsschleuse für die Papstmesse auf dem Erfurter Domplatz sind offenbar Schüsse gefallen, berichtet das Thüringer Regionalstudio des Senders MDR am heutigen Samstag. Der Papst feierte mit knapp 28.000 Menschen auf dem Domplatz einen Gottesdienst. Die Polizei bestätigte einen Vorfall in einer nahen Straße. Ein Anwohner habe in etwa einem Kilometer Entfernung vom Domplatz mit einem Luftgewehr oder einer Luftdruckplatte geschossen. Das sagt ein Polizeisprecher. Demnach wurde niemand verletzt. Der Mann sei festgenommen worden. Also sehr unterschiedliche Versionen dieses Vorfalls. Der MDR berichtete, ein Security-Mitarbeiter sei bei dem Zwischenfall verletzt worden. So heißt es. Nach Angaben des Innenministeriums wurde der Mann nicht ernsthaft verletzt. Dass der mutmaßliche Täter festgenommen sei, konnten Polizei und Ministerium nicht bestätigen. Also viel Lärm um nichts. Begin geht nicht und der Messias kommt nicht. Moskau. Als der sowjetische Partei- und Regierungschef Leonid Brezhnev vom Wunsch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte... Dann natürlich das, was uns alle ängstigte die letzten Tage, war dieser Satellit, der außer Kontrolle geraten war. Und jetzt heißt es heute, der ist wahrscheinlich über Kanada abgestürzt. Der ausgediente Orbiter UARS ist am Morgen auf die Erde aufgeschlagen. Die Absturzregion ist nach ESA-Angaben wahrscheinlich Nordamerika. Auf Twitter kursierten Berichte über Trümmerteile, die nahe der kanadischen Stadt Calgary gesichtet wurden. Das heißt, hier ist niemandem etwas passiert. 20 Jahre kreiste der 6-Tonnen-Koloss UARS in einer Umlaufbahn. Nun ist er unsanft zur Erde zurückgekehrt. Der US-Satellit ist nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation ESA gegen 6.20 Uhr heute früh mitteleuropäischer Zeit abgestürzt. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat den Absturz inzwischen ebenfalls bestätigt. Sie hatte ein Zeitfenster zwischen 5.45 Uhr und 6.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit angegeben. Die Absturzregion war zunächst unklar, Europa sei aber nicht betroffen, das sagte ESA-Sprecher Bernhard von Weihe. Das Wahrscheinlichste ist jetzt wohl Nordamerika. Seine Heiligkeit Papst Wojtyla ist an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. In dem darauffolgenden Konzil versprachen die Kardinäle, die Finanzpolitik des Heiligen Stuhls transparenter zu machen und gläserne Opferstöcke einzuführen. Diese Meldung ist streng vertraulich und nur für die Händler bestimmt. Von Stanley. Bei ihrem letzten Besuch auf dem Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner hielt. Und nun noch eine Meldung vom Sport. Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messner brachte seine... Dann eine Meldung Tripolis Brüssel. Die Meldung stammt vom vergangenen Sonntag, dem 18. September. Offensive der NATO-gestützten Rebellen kommt in Libyen trotz massiver Luftschläge britischer und französischer Bomber vor der Stadt Sirte zum Stoppen. Dort halten sich die Gaddafi-treuen Truppen und die Bevölkerung verschanzt. Nach den Plünderungen, Rachemorden und Vergewaltigungen durch die NATO-Rebellen kämpfen die Gaddafisten nun um ihr Leben und um ihr Hab und Gut bis zum Ende. Massenmedien, Berlin. Zum ersten Mal wird ein unorthodoxes politisches Movement, eine unorthodoxe politische Partei im Berliner Regionalparlament einziehen. Die Piratenpartei, 2006 gegründet, basiert die Ideologie bzw. das Programm der Piraten auf dem Recht auf freie Meinungsäußerung und dem Recht auf Privatsphäre und deren Schutz. 8,9% der abgegebenen Wählerstimmen fehlen auf diese Formation. 15 Sitze im Senat werden die Piraten einnehmen. Politische Beobachter bewerten den Erfolg der Piraten als reines Hauptstadtphänomen, das nicht auf den Bund übertragen werden könne. Breslau. 50.000 Menschen protestierten am vergangenen Samstag im polnischen Breslau gegen die neoliberale Politik der Sozialkürzungen und Privatisierungen von öffentlichem Eigentum. Barcelona, Fun City. 10% mehr Touristen in diesem Sommer in Katalonien und auch in Barcelona treiben viele Bürger in den Wahnsinn, nicht aber an die Grenzen ihrer Toleranzbereitschaft. In den Wahnsinn vielleicht auch einige. Besonders die noch verbliebene Bevölkerung im Innenstadtbereich und im Bereich des historischen Zentrums klagt über schlaflose Nächte durch Party-People-Tourismus. Krach, Lärm, Schmutz in den Straßen und Hausfluren. Zunehmend beschweren sich viele Anwohner der Ramblas, dass in den Hausfluren Prostituierte mit zunehmender Dreistigkeit ihre Geschäfte ausüben. Nicht viel habe sich geändert, so sagen viele Anwohner, seit vor einem Jahr die Bilder mit auf der Straße kopulierenden Touristen durch die Weltmedien gingen. Dies ist eine Meldung von El País vom vergangenen Sonntag, dem 18. September. Fun City, Barcelona. Welcome, welcome. Und wenn das weiß, alles ist okay. Nur schade, wenn man mehr erwartet. Der Teil, den ich versteh, ist Home is nun mal where your heart is. Nichts von alledem hat was zu tun, wonach du fragtest. Das, was ich dann noch versteh, ist Home is where your heart is. Und wenn das alles ist okay, nur schade, wenn man mehr erwartet. Der Teil, den ich versteh, ist Home is nun mal where your heart is. Nichts von alledem hat was zu tun, wonach du fragtest. Das, was ich dann noch versteh, ist Home is where your heart is. Das alles ist okay. Nur schade, wenn man mehr erwartet. Der Teil, den ich versteh, ist Home is nun mal where your heart is. Nichts von alledem hat was zu tun, wonach du fragst. Das, was ich dann noch versteh, ist Home is where your heart is. Ketka aus Hamburg mit seinem tollen, tollen, tollen Lied Ausgetrunken. Irgendwann ist das Glas ausgetrunken. Wir befinden uns hier leider an einem regnerischen Vormittag hier in der Hauptstadt von Katalonien, in Barcelona. Die Fiestas de la Mercè, die haben begonnen, aber leider fallen Regentropfen auf die Festzelte und auf die Bühnen. Nasila, du warst gerade unten. Wie sieht's denn aus? Hast du aus dem Fenster geschaut? Ja, also ich war ja von unten, als ich bevor ich hier reingekommen bin, da war es ja schon regnerisch schon ziemlich leer. Mhm. Und jetzt eben gerade nochmal haben Werner und ich rausgesehen und also es sind wenig Leute da, ne? Ja, klar. Also stehen da unter den Dächern, schauen sich das von den Seiten an und die arme Band steht da quasi ganz alleine vor einer leeren Fläche und... Ja, aber heute Abend wird es vielleicht voller und ich denke mir, wenn die Leute mit Regenschirm kommen, kann es auch Spaß machen. Du hast Musik mitgebracht heute. Ja. Über welche Gruppe möchtest du denn sprechen? Über den Freundeskreis. Freundeskreis. Was wissen wir denn über Freundeskreis? Was wir über Freundeskreis wissen. Der Sänger heißt Max Herre. Es sind ja drei Leute insgesamt und einer von den dreien ist Max Herre, ein ziemlich bekannter Musiker. Ist eine Band, eine deutschsprachige Hip-Hop-Band aus Stuttgart, die sich 1997 gegründet hat, zusammen mit dem Don Felipe und DJ Friction und die vor allem mit dem Lied, das wir auch gleich hören werden, Anna, einen richtigen Durchbruch gestartet haben und ja, ich würde mal sagen, wir hören uns das vielleicht einfach mal an und dann kann ich noch ein bisschen weiter erzählen. Und dann gucken wir weiter. Ja. Gut, dann spielen wir jetzt Anna. Die Videoversion, mal gucken, wie die klingt. Anna von Freundeskreis. Da kommt's. Jo. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnen, kann mich nicht ablenken. Hast es auf die Haut, so stand sie da. Es war es laut und wir kamen uns nah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnet sind und kann mich nicht ablenken. Das bis auf die Haut, so stand sie da. H-N-A. Pitch, patsch, nass, floh ich unter das Vordach. Das Fachgeschäft, vom Himmel goss ein Bach. Ich schätze, es war halb acht, doch ich war hellwach. Als mich Anna ansah, anlach. Ich dachte, sprich sie an, denn sie sprach mich an. Die Kleidung ganz durchnässt, klebte an ihr fest. Die Tasche in der Hand stand sie an der Wand. Die dunklen Augen funkelten wie eine Nacht in Asien. Strähnen im Gesicht nehmen ihr die Sicht. Mein Herz ausklopft, die Nase tropft, ich schäme mich. Benehme mich dämlich, bin nämlich eher schüchtern. Mein Name ist Anna, sagte sie sehr nüchtern. Ich fing an zu flüstern. Ich bin Max aus dem Schoß der Keuchhose. Doch so eine Katastrophe, das ging mächtig in die Hose. Macht mich lächerlich, doch sie lächelte. Ehrlich war man, sie da Anna war ein Hip-Hop-Fan. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnen, kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da. Uns war es laut und wir kamen uns nah. Anna, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnet sind, kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da. Anna, Anna, Anna. Platz fiel ein Regen wie die Sintflut. Das Vordach, die Insel, wir waren wie Strandgut. Ich fand Mut, bin selber überrascht über das Selbstverständnis meines Geständnis. Anna, ich fände es schön, mit dir auszugehen. Ich hab mich dran gewöhnt, dich öfters zu sehen. Anna zog mich an sich mach ich das nicht. Spüre ihre süßen Küsse, wie sie mein Gesicht guckt. Was geschieht bloß, lass mich nicht los. Anna, ich lieb bloß noch dich, andere sind lieblos. Du bist wie Vinyl für meinen Dieter, die Dialektik für Hegel. Pinsel für Picasso, für Philippe Schlagzeug Schläge. Anna, wie war das dabei Dada? Du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnen, kann ich dich ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da. Um uns war es laut und wir kamen uns nah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnet sind, kann ich dich ablenken. Nass bis auf die Haut. Sie gab mir den Abschiedskuss, denn dann kam der Bus. Sie sagte, Max, ich muss die Türe schloss. Was ist ihr Schloss? Ist Gott. Ich ging zu Fuß, bin konfus, fast gerannt. Anna nahm mein Verstand, ich fand an Anna allerhand. Manchmal lach ich drüber, doch da merk ich wieder, wie es mich trifft. Ohne das Tragen in Spiegelschrift. A-N-N-A, von hinten wie von vorn. Dein Name sei gesegnet, ich denke. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnen, kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da. Um uns war es laut und wir kamen uns nah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnet sind und kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da, so stand sie da. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnen, kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da. Um uns war es laut und wir kamen uns nah. Immer wenn es regnet, muss ich an mich denken. Wie wir uns begegnet sind, dann kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da. Man sieht hier das Gesicht von Max Herre, dem sehr nett aussehenden Sänger von Freundeskreis, damaligen Freundeskreis. Ich glaube, die Gruppe existiert schon gar nicht mehr. Die haben sich aufgelöst. Nasila? Ja, 2007 haben die sich aufgelöst. Also, die haben genau 10 Jahre durchgehalten. Ja, aber die Musiker machen weiter. Zum Beispiel Max Herre ist weiter mit Solokarriere. Seine Background-Soul-Sängerin Joy Denalane. Ich glaube, sie ist sogar seine Frau. Die sind verheiratet, ne? Das ist ja so, die haben sich ja 99 kennengelernt. Wegen, ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, Mit dir. Es war ja auch ein ziemlich bekanntes mit Lied. Mit dir, Slow Jam oder so ähnlich. Ja, ja. Ein schönes, ruhiges Soul. So ein Liebeslied auch, ne? Ja, sehr schön. Ja. Und das war irgendwie so, dass er suchte eine Sängerin für dieses Lied, hatte dann Joy Denalane kennengelernt, haben den Track gemacht und sind dann zusammengekommen und dann haben die... Wer konnte da widerstehen bei Joy Denalane? Beziehungsweise Max Herre ist ja auch ein sehr gut aussehender Bursche, ne? Ja, auf jeden Fall hat er auch. Ja. Es gibt auch dieses, naja. Und auf jeden Fall war er dann mit der zusammen, hat dann mit der geheiratet und hat auch 2 Söhne und die haben sich dann 2007 aber getrennt. Weil sie dann auch mit der eigenen Solo-Karriere wahrscheinlich sich irgendwie entfalten wollte, was weiß ich, aus welchen Gründen. Und jetzt gibt es aber die neue Nachricht, und das ist auch seit 2011, dass sie sich doch wieder liiert haben. Also die haben wieder zueinander gefunden und scheint, dass sie doch jetzt zusammenbleiben. Gut, sie sollen zumindest zusammenbleiben und tolle Musik machen. Wir mögen sie, wir haben sie auch viel gespielt hier im Niemandsland. Ja, auf jeden Fall. Die machen beide sehr gute Musik und die sind beide auch ziemlich bekannt. Max Herre vor allem mit Freundeskreis und FK Allstars und auch später als Solo-Karriere-Sänger. Als Max Herre. Als Max Herre. Und Joy Denalane natürlich mit ihren Songs auch aus dem Soweto-Ghetto. Ja, zum Beispiel. Ihre Mutter war ja, glaube ich, Südafrikanerin. Aus Soweto? Ich denke schon, ja. Ich weiß jetzt nicht so viel über sie. Sie hat da Verwandtschaft, sie ist hingefahren vor ein paar Jahren. Genau, das weiß ich auch, ja. Hat dann auch Fotos mitgebracht auf ihrem Album. Sie hat ein Album rausgebracht, da hat sie auch ein Kinderlied gesungen und Fotos und auch eine Hymne an Nelson Mandela und den Afrikanischen Nationalkongress, den ANC. Ich erinnere mich auch, dass ich damals auf einem Konzert in Hamburg bei ihr war. Damals war sie noch relativ so am Beginn ihres Durchbruchs. Und da war das ziemlich interessant, dass sie dann beim... Im wir also quasi so einen Stand hatten vor der Bar oder vor der Konzerthalle und dort also wirklich verschiedenstes politisches Material ausgehändigt haben, auch über Südafrika, Beschneidung, HIV, also so auch richtig so Aufklärungskampagnen gestartet haben während ihrer Touren. Das war halt auch echt super. Also das finde ich generell auch ganz gut beim Freundeskreis. Das ist ja auch eine politische, die haben auch häufig sehr politische Texte und haben auch viel mit verschiedenen anderen internationalen Künstlern Musik gemacht, haben da auch natürlich gezeigt, wie international sie sind. Und ja, Esperanto ist ja auch ein Album von denen, das 2000 rauskam und 99 kam das raus. Hat ja auch einen programmatischen Charakter ein bisschen. Esperanto ist ja die Sprache, die keiner Nation gehört. Das ist ja eine Kunstsprache, die eigentlich gesprochen werden soll, laut der Logik und der Idee und der Ideologie dieser Leute, damit keine Nation überhaupt die Vorherrschaft über eine andere erringen kann, allein über die Sprache. Ja, daher auch die Idee des Esperanto. Eigentlich eine tolle Idee, eine Kunstsprache zu erfinden, die keinem und keiner Nation gehört. Niemand kann sich mit dieser Sprache direkt identifizieren, aber alle können sich in dieser Sprache verständlich machen. Das vor allem, ne? Dass man sich das auch versteht. So, weil ich glaube, das ist häufig das Problem. Das ist häufig das Problem, was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, als ich nach Spanien gekommen bin. Ich konnte kein Spanisch, wusste ich überhaupt nicht, wie ich mich hier fortbewegen soll. Wie hätte sollte ich Esperanto existiert, hättest du auf Esperanto sprechen können. Hättest du gesagt, Il Schranco. Das heißt nämlich der Schrank. Auf. Il Schranco. Schranco. Schranco heißt Schrank, ja. Esperanto ist gar nicht mal so schwer. Ich habe jetzt mal geguckt, da ist auch viel so Spanisches, Lateinisches mit dabei. Ist viel Latein drin, ne? So, Deutsch, da. Englische Elemente. Also, gut. Ich glaube es. Daher haben sie auch den Namen, ne? Amicaro heißt Freundeskreis. Stimmt. Das ist ja alles gut und schön, was du hier erzählst, aber woher weißt du, dass die sich getrennt haben und jetzt wieder zusammen das sind? Liest du Frau im Spiegel? Gar nicht, nee. Ehrlich gesagt, das mit dieser... Fans wissen das. Nee, das ist... Also, nein, das steht bei Wikipedia. Also ganz unten gibt es dann so einen Abschnitt, so privat, und dann siehst du dann ungefähr so, wie das privat bei Max Herre aussieht. Und da gab es halt diese kurze Information, ja, seit so und so vielen Jahren zusammen, seit so und so vielen Jahren getrennt und seit 2011 wieder zusammen. Das war dann so die... Ja, die Poppresse berichtet natürlich auch darüber. Nicht hauptsächlich, aber zum Beispiel Musikmagazine wie Musikexpress und Spex, die erwähnen das natürlich oft auch am Rande. Nicht als Klatschmeldung, sondern einfach als Randinformation. Gut, welches Lied schlägst du vor? Ich habe hier gerade mit dir Slow Jam. Sollen wir das einfach mal einspielen? Oder welches Lied hattest du vor? Nein, sag. Also ich hätte jetzt zum Beispiel genommen, Wenn der Vorhang fällt. Gut, ich such's mal kurz und dann... Ich kann ja noch vielleicht was darüber erzählen. Also ich kann ja erstmal sowieso was über die Band erzählen. Richtig. Es ist so, dass Freundeskreis, wie gesagt, aus drei Leuten besteht. Max Herre, Don Filippo und DJ Friction. Und es gibt den Freundeskreis seit 1996 und seit 2007 gibt's den Freundeskreis nicht mehr. Und ja, das erste Album war Quadratur des Kreises 1997 mit dem Hit Anna. Und es war so, dass damals der Freundeskreis unter Vertrag kam mit dem Label 4Music, der ein Label von den Fantastischen Vieren war. Das ist auch interessant. Und quasi so mit dem Lied Anna, also den Hit gestartet haben und auch den Durchbruch gestartet haben, so dann als Hip-Hop-Band. Und ja, und später dann, 1999, kam das Album Esperanto raus. Mit dem sehr bekannten Lied Esperanto, was wir gerade im Hintergrund gehört haben. Und ja, 2000 dann In Directo. Das sind dann so drei verschiedene, das ist ein Album aus drei verschiedenen Konzerten. Da werden die Konzerte zusammengewürfelt. Die besten Hits wurden dann zusammengestellt und als Album verkauft. Und 2007, das quasi das letzte Album, das nennt sich dann FK10. Ich denke mal, das sind auch wieder so ein paar neuen Hits, aber dann auch vielleicht alten Hits, die dann irgendwie ein bisschen verändert worden sind. Interessant ist, dass der Max Herre ja ziemlich berühmt worden ist durch Anna. Man sieht, wenn man das Video kennt, sieht man ja auch immer ständig diesen Max Herre, den Lockenkopf, doch attraktiv und so. Und der wurde halt ziemlich berühmt dadurch. Und das ist ihm irgendwann so sehr auf die Nerven gegangen, dass sie dann ab 2000 einfach aufgehört haben, Auftritte zu haben. Live-Auftritte zu haben. Aha. Also 2000. Wurde der da verfolgt, auch von Fans oder von der Presse oder? Ich glaube einfach, dass ihm das zu viel wurde. Ob er verfolgt worden ist, weiß ich nicht. Es gibt ein sehr bekanntes Lied nicht, aber auch in dem ersten Album Quadratur des Kreises, glaube ich, findest du ein Lied, das heißt Telefonterror. Ist auch ein verdammt super tolles Lied. Und da bekommst du mit, wie ein Fan ihn anruft und sagt, ey Maximilian, ich liebe dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich hast mich gesehen gestern auf dem Konzert. Ich habe dich gesehen, da war ein Feeling. Und er sagt so, aber da war überhaupt nichts. Da standen so viele Frauen, ich kann mich an gar niemanden erinnern. Und da wird man auch nochmal so ein bisschen damit konfrontiert, wie das ist, als Star so zu leben. Und da sagt er auch nochmal, ey, vor 3 Jahren hat sich keiner für mich interessiert und jetzt plötzlich bin ich irgendwie ein Superstar und die Frauen rufen mich an und wollen wissen, wer ich bin und sagen, sie lieben mich. Und ich frage mich, ey, liebt er wirklich mich oder meine Musik? Was ist also? Und ich glaube, das war halt dann so sein persönliches Problem und das war, warum er dann ab 2000 dann gesagt hat, das war's. Und dann 2007 dann auch dann die letzten Auftritte gehabt hat und dann als Freundeskreis dann auch aufgehört hat. Das ist natürlich oft der Preis, den viele Prominente zahlen. Sobald sie im Rampenlicht stehen, müssen sie damit rechnen, dass immer wieder einzelne Individuen sich auf sie stürzen oder stalken, wie das so schön heißt, auf amerikanisch Stalker, sind Leute, die Prominente auch wirklich gezielt und mit einer psychopathischen Energie verfolgen. Ja, das gibt's natürlich auch. Übrigens, durch die Mikros dringen hier Bassgeräusche draußen vom Platz von dem Mercé-Fest. Das heißt, wenn es im Hintergrund etwas wummert, das sind nicht etwa unsere neuen Geräte hier oder unser schönes neues Yamaha-Mischpult hier im Studio, sondern das ist wirklich der Platz. Durch das offene Studiofenster kommen die Bässe der Bands, die draußen auftreten. Okay, ab geht's mit, wenn der Vorhang fällt. Einverstanden? Ja. Freundeskreis. Kreis. Die massiven Bälle. Wenn der Vorhang fällt, sie hinter die Kulisse, die Bösen sind auf gut und die Guten sind gerissen. Max ist da, bei Gefahr bleib ich klar, wie Che Guevara. Und mein Design nicht echt, wie eine Fata Morgana. Aber weit mit meinen Beinen wie Boxer Kram in Aburana. Basilisches, die Tradition der Familie wart. Mein Ego ist durchwachsen wie der Wald in Brasilien war. Ich bau mir mein Ding, zieh's durch, bis man mein Echo hört. Echauffiert euch, ich bewahr mir eure Info. MCs sehen uns als Verfechter einer neuen Lehrer. Ich bin nicht euer Lehrer, ich seh das Ganze ein bisschen klarer. Kein Klugscheißer, der denkt, sein Shit sei deep und stinkt nicht. Alter, mach mal Platten, jeder zweite linkt dich. Doch ich bin jung und open-minded, weiß, wen ich als Freund und Feind hab. Bereue keinen Tag, an dem ich redlich Revue passieren ließ und endlich alles verwarf. Weil erstens Ansichten sich ändern und zweitens ich das darf. Es ist in meinen Texten nachzulesen. Ich frage mich, wie lange man braucht, um sich aus der Namenlosigkeit zu lösen, sich und sein Wesen zu offenbaren. Wo bleibt die Antwort auf die Frage, die noch offen war? Allein dieser Umstand nimmt uns schon die Illusion. Man sehnt sich nach Ruhm, Sensation, will Fusion. Tut um die Gunst des Konsums. Der keine Stumpfsinn, bevor du Keep It Real in den Mund nimmst. Junge, wenn der Vorhang fällt, sieh hinter die Kulissen. Die Bösen sind auf gut und die Guten sind gerissen. Geblendet vom Szenario, erkennt man nicht. Die wahren Dramen spielen nicht im Rampenlicht. Wenn der Vorhang fällt, sieh hinter die Kulissen. Die Bösen sind auf gut und die Guten sind gerissen. Geblendet vom Szenario, erkennt man nicht. Die wahren Dramen spielen nicht im Rampenlicht. Ich lieb unseren Sound wie Latinos Bossa. Lebt mein Leben im Zeichen der Bandiera Rossa. Hassi und Beats, die mich reinigen wie Wasser, die auf steinigen Straßen meine Peiniger ablassen. Ja, also ich würde mal sagen, das ist jetzt mal so ein kleiner Einblick gewesen, so in die Welt der Freunde und der Kreise. Nein, ich weiß nicht, also interessant wäre vielleicht noch zu wissen, dass Max Herre unter anderem mit verschiedenen Künstlern wie Afrop, Gentleman zusammengearbeitet hat und ebenfalls auch Lieder konstruiert hat. Und die Zusammenarbeit mit diesen Künstlern nannte sich dann FK Allstars. Und auch hier wurden dann Auftritte gemacht und es wurden halt auch wurde viel zusammengearbeitet und auch, also das ist das Gute auch am Freundeskreis. Der Freundeskreis macht halt nicht nur deutschsprachigen Hip-Hop, der verbindet halt auch Reggae, Soul-Elemente, Funk-Elemente und das unter anderem auch damit, dadurch, dass sie wirklich so offen sind und mit so verschiedenen Künstlern zusammenarbeiten, wie eben auch Gentleman, der so ein bisschen in die Reggae-Richtung geht. Ja. Und auch mit Leuten, die mehr aus dem Jazz oder aus dem Soul kommen. Ja. Also es ist wirklich, auch hier hat man ja auch diesen Gesang, hat man jetzt auch am Anfang gehört, ne? Diesen souligen Gesang bei dem Lied, also einfach super Elemente. Freundeskreis war auch einer der ersten Hip-Hop-Bands, wie die Fantastischen Vier, die sich gewagt haben, auf die Bühne zu gehen und so eine Live-Band zu haben. Also zu sagen, okay, wir haben drei Sängerinnen, wir haben Schlagzeug, wir haben Gitarristen und wir machen jetzt Rap-Musik, verbunden mit Soul, Jazz oder sonst was. Und das hat auf jeden Fall auch nochmal dafür gesorgt, dass sie mit einer der bekanntesten deutschsprachigen Hip-Hop-Bands waren auf der Bühne. Ja, weil die Hip-Hop-Bands waren ja eigentlich ein Typ mit Mikro und zwei Plattenteller. Richtig. Und das war Hip-Hop, ne? Und dann wurde genau. Und runtergerappt, ein Text, der wurde ziemlich schnell dahergesprochen, dahergerappt. Das war bis jetzt. Und die haben das praktisch veredelt, könnte man sagen. Ja, ne? Es hat sich durchgesetzt. Also mittlerweile gibt es auch heutzutage viele Hip-Hop-Bands, die versuchen, das zum Beispiel wie Clueso, wie heißt der? Das ist auch so ein bekannter. Ja, Clueso. Ja, das auch ein bisschen so, glaube ich, mit. Also der hat sich ja wahrscheinlich beeinflussen lassen, der macht ja auch ganz anderen Hip-Hop, ist ja auch ein bisschen offener und ich glaube, das hat sowieso die Hip-Hop-Welt stark beeinflusst und ich glaube sehr, sehr in einem sehr positiven Sinne. Ja, und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Wie gesagt, es gibt da die zwei richtig guten Alben, das ist das einmal Quadratur des Kreises und Esperanto und ich würde echt jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Ja, sehr schöne Musik, sehr schöne Alben. Was bei Hip-Hop auch, bei deutschsprachigem Hip-Hop besonders, im Vordergrund steht, ist natürlich der Text. Auf jeden Fall. Man muss zuhören. Ja. Es sind wirklich Texte zum Zuhören. So verführerisch oder so schmutzig die Musik vielleicht auch ist oder sein mag. Es sind Texte, die immer eine Botschaft haben. Hip-Hop sind keine beliebigen Schlagertexte, die Baby I Love You singen, sondern es sind wirklich Texte, die etwas ausdrücken wollen. Ja. Und auch sehr subtil sind zum Teil. Hip-Hop-Bands bekämpfen sich natürlich manchmal auch untereinander, die dissen sich, wie es so schön heißt. Dann von Freundeskreis vielleicht das Lied mit dir Slow Jam. Ne? Ich such's mal gerade und dann hören wir da mal rein. Ne? Aber du hast recht, wenn du sagst, dass generell Hip-Hop-Bands sich so eher attackieren, ne? Und so nicht miteinander Musik machen, sondern gegeneinander musizieren. Und das finde ich auch am Freundeskreis so gut, dass es halt nicht so ist, ne? Wie gesagt, es gibt halt eher so Zusammenschlüsse wie FK Allstars, wo sich dann die verschiedenen auch Hip-Hop-Sänger sich dann zusammentun und sagen, ey, komm, wir machen jetzt mal ein Lied zusammen und wir singen jetzt mal zusammen und sagen, was wir zusammen oder gemeinsam über zum Beispiel das System denken oder halten. Ja. Es geht ja auch immer um den Grad des Bewusstseins, ne? Die Hip-Hop-Gruppen haben ja auch wie Freundeskreis ein politisches Bewusstsein. Ja. Sie sind engagiert, sie sind in Antirassismus-Kampagnen engagiert. Ja, sehr häufig, ja. Sie versuchen auch in den sozialen Bewegungen mitzumachen und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Sie empfehlen uns auch, das Ohr auf die Schiene der Geschichte zu legen. Oh ja, super Lied, ja. Ja. Das sind natürlich sehr, sagen wir mal, bewusste Sachen, die versuchen, die Menschen zu einem bewussten Umgang mit ihrer Geschichte zu bringen. Ja. Ich hab's jetzt. Ich glaube, es kann losgehen. Du bist, was ich will, spürst du, was ich fühle, was ich für das Spiel. Es ist mehr als nur ein Spiel. Heb dein Ziel, dein Sex-Appeal. Komm, relax, geh. Will nichts tun, was du später mal bereuen wirst. Doch heute Nacht brauch ich ein bisschen mehr als Freundschaft. Bitte schau mich nicht so an, deine Blicke sind gefährlich. Du, ehrlich, ich bekehre dich. Hier steht die Zeit still, verwirrst mich, bist zu viel für mich, spür wie du mein Wind bricht. Ist es mehr als nur ein Spiel, leg die Karten auf den Tisch, meinst du, ich bleib kühl, wenn du bei mir bist. Willst du, was ich später mal bereuen werd, doch heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Deine Küsse machen süchtig, du Rücksicht, ich weiß, du bist verpflichtet. Yeah. will, spürst du, was ich fühle, was ich fühle, ist real. Es ist mehr als nur ein Spiel. Lieb dein Sehen, dein Sexpil, komm, relax mit mir. Will ich tun, was du später mal bereuen willst. Heute Nacht brauch ich bisschen, heute Nacht brauch ich bisschen, wer ist Freund, ja, bisschen, ich bin. Steht die Zeit still, verwirrt mich, ist so viel für mich. Ich spür, wie du meinen Willen brichst. Ist es mehr als nur ein Spiel? Leg die Karten auf den Tisch. Meinst du, ich bleib kühl, wenn du bei mir bist? Will nicht so, was ich später mal bereuen will. Doch heute Nacht brauch ich bisschen mehr. Heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Komm her zu mir. Komm her zu mir, komm her zu mir, komm her zu mir, komm her zu mir, komm her zu mir. Hey baby, du bist Profi, Kamasutra. Sonst hört uns deine Mutter, denk nicht, ich sei unverwundbar. Hey baby, meinst du nicht, dass wir zu weit gehen? Oder willst du mich nur haben, um dein Wunsch davon zu erzählen? Hier bleibt die Welt stehen. Denk nicht, dass wir uns nicht wiedersehen, wenn sie sich morgen weiter dreht. Ich weiß, es ist schon spät. Hey, yeah. Ich will bei dir bleiben, du bist mehr als nur mein Zeitvertreib. Will nicht tun, was du später mal bereuen willst. Heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Mehr als Freundschaft. Ey, ey, nur mit dir komm her zu mir. Mit dir bleibt die Welt stehen. Werden wir uns wiedersehen, wenn sie sich morgen weiter dreht. Ich weiß, es ist schon spät. Ich deine Leidenschaft, nicht nur für die eine Nacht. Würdest du, was ich wieder mal bereuen will? Heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Komm her zu mir, komm her zu mir, komm her zu mir, komm her zu mir. Komm her zu mir, komm her zu mir. Wir müssen raus. Wir sagen tschüss, adeo, adios. Tschüss, Werner. Tschüss. Ich möchte euch alle, mich selber und alle Hörer und Hörerinnen beglückwünschen dazu, dass wir den Absturz vom Satelliten überlebt haben. Was weiter abstürzen wird jeden Tag, sind die Börsenkurse. Es geht voran. Der Kapitalismus ist am Arsch. Tschüss, Nasila. Ciao. Schönes Wochenende und viel Spaß auf der Messe. Danke, dass du heute hier warst. Danke für deinen Beitrag zum Freundeskreis. Jo, Agur, haltet die Ohren steif. Die heutige Niemandsland-Sendung wird, so Gott will, nächste Woche wiederholt. Donnerstags nachts und dann nochmal freitags nachmittags. Diese Woche hat es nicht geklappt, da ist eine Panne passiert. Der Computer hat verrückt gespielt, er war unkontrolliert und hat 2 Stunden die Kunjas geworfen, die sogenannten Jingles, und das war doch eine schlappe Leistung unseres Computers. Pfui, ich werde ihn gleich bestrafen, ich werde ihm einmal aufs Elektronenhirn klopfen. Tschüss, adeo. Bis nächste Woche. Nicht sagen, was du aus mir gemacht. Ich fliehe vor den Tagen und liebe nur die Nacht. Die Nacht ist mir so golden, wie sonst kein Tag mehr war.